Die Tage werden leichter, die Nächte werden einsam, Sekunden werden Stunden und Stunden zu Tage. Ich muss aufhören, muss immer noch warten, mir vergeht die Sprache, alles wird verrückt und launig. Ich tu alles, doch ich glaub nicht. Ich glaub nicht, dass du glücklich bist, doch zufrieden mit mir warst du auch nicht. Also steh ich auf und dann lauf ich. Schließ die Augen und vergiss mich, ich kam und ging wie ein Blitzlicht, was ich für dich war, war nur witzig. Ich war dein Packesel, die Zeit mit dir war wie acht Leben. Ich wollte nur acht geben und dann kam sie und sie schrieb und sie schrieb. Alles war Magie, was ich weiß, ich mag sie. Danke für alles und die schöne Zeit. Für den Weg, den ich geh, weiß ich, ich bin jetzt bereit. Halt mich, fühl mich, alles was ich will ist. Halt mich, fühl mich, alles was ich wollte ist. Halt mich, fühl mich, sag was ich denk ist. Halt mich, fühl mich, bitte. Halt mich, fühl mich, alles was ich will ist. Halt mich, fühl mich, alles was ich wollte ist. Halt mich, fühl mich, sag was ich denk ist. Halt mich, fühl mich, bitte.